Kapitel 26. Benjamin Lenz hat es mit Dollars bezahlt. Er hat es nicht zu teuer bezahlt. Theodor ertrug sein Porträt. Er fürchtete es nicht mehr. Er trug einen modernen Anzug mit wattierten Schultern und einem einzigen Knopf am Rock. Er fühlte sich fremd in dieser Kleidung. Er fand seine Taschen nicht, sie waren hoch angebracht und schief geschnitten. Er trug seine breiten Füße in spitzen Schuhen aus dünnem Leder. Er fror und litt Schmerzen, aber er fand es hübsch. Er hätte nach München fahren sollen. Er musste doch mit Seifert sprechen. »Fahr nicht«, sagte Elsa. »Sie werden zu dir kommen.« Er hatte Angst, dass sie nicht kommen würden, aber er äußerte keine Furcht. »Liebster«, sagte Elsa, »ich muss zu dir aufblicken.« Und er ließ sie zu sich aufblicken. Er verlor sich ein wenig. Er begann zu glauben, was sie sagte, woran sie glaubte. Sie ging in die Kirche. »Ich bin es gewohnt«, sagte sie, und er ging mit. Denn er war eifersüchtig. Sie wollte nicht in ein Abteil steigen, in dem Juden saßen. Er stieg mit ihr in ein anderes Abteil. Sie mussten in der Stadtbahn zweiter Klasse fahren. Er kaufte keine Wochenkarten. In Berlin wurde sie oft müde, sie wollte im Auto fahren, und er fuhr. Sie sah das Porträt Theodors verliebt an, und Theodor wusste, dass seine Angst damals übertrieben gewesen, es war die Aufregung. Ja, das Porträt gefiel ihm, Klafften hatte es auch gemalt, als er noch Theodor für einen Genossen hielt, den Genossen Trattner. »Wann hat er dich gemalt?«, fragte Elsa. »Kennst du den Maler Klafften?« Und sie war stolz. Theodor wartete auf eine Gelegenheit. Er wollte seiner Frau seinen Werdegang schildern. Einmal erzählte er. Einen geeigneten Abend wählte er. Es blies der Wind durch den Kamin. Elsa stickte bunte Blumen in ein Kissen. Theodor begann von Trebitsch zu erzählen. Der war ein sehr gefährlicher Jude. Theodor hatte ihn zuerst erkannt. Man hörte nicht auf Theodors Warnungen, leider. Den Prinzen verschwieg Theodor. Aber den Maler Klafften beschrieb er, den jungen kommunistischen Timme. Er ließ den Polizeispitzel Timme wachsen, älter und einen Führer werden. Und nicht um die Siegessäule hatte es sich gehandelt, das ganze Zentrum Berlins hätte gesprengt werden sollen. Das Ekrasit lag in den Kanälen. »Warst du in Lebensgefahr?« fragte Elsa. »Nicht der Rede wert«, sagte Theodor. »Erzähle von den Landarbeitern«, bat Elsa. Theodor erzählte. Es waren keine Landarbeiter. Landstreicher waren es, bolschewistische Agitatoren, alle bis an die Zähne bewaffnet. Theodor hatte damals eigentlich Pommern von allen gefährlichen Elementen gesäubert. »Ich muss zu dir aufblicken«, sagte Elsa. Dann erzählte Theodor von Viktoria, dem Tierweib, dem Gefährlichen, der Spionin, die sich in ihn verliebte und die ihm alles gestand. Elsa dachte ein wenig nach und sagte, »Das ist aber eigentlich nicht schön.« »Mein liebes Kind«, sagte Theodor, »unsereins kennt nur die Idee.« »Und die eigene Frau«, ergänzte Elsa. »Und die eigene Frau«, wiederholte Theodor, und sie küssten sich. Kapitel 27. Jede Woche einmal ging Theodor zu Hilper. Seine Angelegenheit machte Fortschritte. Elsa hatte sich ein Amt für Theodor ausgesucht. Es hieß Chef des Sicherheitswesens. So etwas gab es gar nicht. Dennoch ließ der Klang des Titels Theodor keine Ruhe. Immer dachte er Chef des Sicherheitswesens. Er wurde angestellt, beeidet, beglückwünscht. Er bezog sein Amt. 10 Polizeiagenten warteten im Vorzimmer auf seine Befehle. Es gab Konferenzen zwischen Polizei und Staatssekretär, zwischen Staatssekretär und Minister, zwischen allen. Theodor fuhr im Auto. Die wartenden Polizisten machten sich an die Arbeit. Da sie noch nichts zu tun hatten, füllten sie Fragebogen aus. Sie schrieben die Listen der ausgewiesenen Kommunisten dreimal ab. Immer wenn Theodor das Vorzimmer betrat, saßen sie gebückt über raschelnden Papieren. Dann bekamen sie Arbeit. Theodor fand sich zurecht. Er begann seine alte Tätigkeit. Er schickte Spione aus. Und weil die Polizei selbst Verhaftungen ausführte, ließ Theodor noch mehr verhaften. Lenz gab ihm Winke. Dort wohnte die Führerin Rahl Lipschitz. Verhaften. Morgen sprach der Pazifist Stock. Verhaften. Die sozialistischen Studenten machten internationale Abende. Redner kamen aus England. Im Bahnhof verhaften. Theodor verhaftete. Er verhörte selbst. Kleine Missetaten gediehen unter seiner Hand zu Staatsverbrechen. Er brauchte einen Pressechef. Pisk wurde Pressechef. Pisk versendete Gräueltaten an die Zeitungen. Er säte zwischen allerlei außenpolitischen Nachrichten kleine Gefahrmeldungen. Die Presse widerhallte von den Gefahren, in denen sich das ganze Reich befand. Unterirdische Wühler waren an der Arbeit. Aber wachsam blieben die Behörden. Berichte über Verhaftungen schlossen mit dem Satz: In später Nachtstunde wird das Verhör fortgesetzt. Die verstockten Häftlinge wussten nichts zu gestehen. Die Polizisten schlugen sie. Ein Agent führte den Mann vor und drehte ihm die Handgelenke nach rückwärts. Es war eine Sicherheitsmaßregel. Wenn er die verfänglichen Fragen Theodors beantwortete, verringerte der Agent den Druck. Schwieg der Gefragte, dann verstärkte sich der Schmerz. »Antworten Sie«, sagte Theodor. Und alle Häftlinge kamen darauf, dass eine Beziehung zwischen ihren Antworten und den Schmerzen bestand. Und sie antworteten. Überfüllt waren die Gefängnisse. Die Polizei verhaftete keine Diebe mehr. Die Untersuchungsrichter ließen jeden frei. Sperrte man einen Einbrecher ein, geschah es, damit er die anderen aushorche. Und es füllten sich die Baracken. Man baute noch einige Hütten. Es war ein kalter Winter. Der Frost sang. Der Wind trieb zerstäubte Schneewogen. Durch die Fugen der Barackendächer fiel Schnee und schmolz und fror wieder auf dem Boden ein. Im Stroh, das feucht war und wie nasse Erde roch, es war ein Stroh, das nicht mehr rascheln konnte, krochen Kinder, gelbhäutig, und ihre Rippen klapperten. Es war den Barackenbewohnern verboten, Kerzen anzuzünden, aber die elektrischen Birnen waren alt und untauglich, und die Männer saßen im Finstern beisammen und sangen. Sie sangen mit zerbrochenen Stimmen blutige Lieder. Manchmal ging Benjamin Lenz mit einem Ausweis von Theodor Lohse inspizieren. Er nahm seine Soldaten mit. Er verteilte Zigaretten an die Männer und er gab ihnen auf kleinen Zetteln Ratschläge und Fluchtpläne. Einigen gelang die Flucht aus den Baracken. Sie kamen zu Benjamin. Er konnte dem und jenem ein falsches Papier verschaffen, aber die meisten hatten Frau und Kinder und sie mussten auf ihren Transport warten. Sie warteten lange. Sie warteten auf den Tod. Einmal kam Timme zu Theodor. Sie tauschten Erinnerungen an die alte Zeit bei Klaften aus. Timme, der Junge, liebte Theodor. Er sagte es. »Sie waren mir damals sofort sympathisch«, sagte Timme. »Der ist gefährlich«, dachte Theodor. »Ich muss mich in Acht nehmen«, dachte Theodor, aber er nahm sich nicht in Acht. Nach einigen Tagen gefiel ihm der junge Timme. Es war ein begabter Mensch, ein schneller Junge. Er wollte nur einen Posten. Und es erwies sich, dass Timme Schlupfwinkel kannte. Die Gastwirte in Moabit in ihren Kellern Sprengstoffe und Waffen gelegen hatten. Heute lagen keine Waffen mehr dort. Aber Timme wusste sie in den Kellern zu finden. Er brachte sie eine Nacht vorher unter. Er kannte Zugänge. Er hatte Schlüssel. Er war brauchbar. Theodor nahm sich nicht in Acht. In der satten Ruhe seines Hauses, in den sicheren Grenzen seines Amtes, das Ziel war und noch nicht Endziel, kleiner Gipfel vor größeren Gipfeln, wurde Theodor Lohse gemächlich, wie er immer gewesen, ehe Gefahren und gefährdete Ziele, sein Misstrauen, seine Wachsamkeit geweckt und seine Vernunft geschärft hatten. So wurde er, wie ihn Benjamin Lenz wollte.

Den Sang des niedersausenden Stockes hörte er und fühlte Schmerz in der geschlagenen Hand. Noch lebte der Mann, der Theodor Feige gesehen hatte, ihn, Theodor Lohse, als flüchtigen Feigling. Nach diesem Mann fahndeten alle Spitze vergebens. Sein Versteck suchte man von allen Verhafteten zu erfahren. Bei jeder Meldung, dass ein neuer Häftling angekommen, hoffte Theodor, auf die Spur seines Feindes zu kommen. Die meisten folterte man vergeblich. Sie wussten nichts oder verrieten nichts. Einige teilten Falsches mit. Und hielt man ihnen dann ihre Lügen vor, so lachten sie. Oder sie hatten sich geirrt. Nur von einem konnte Hoffnung kommen. Von Lenz. Lenz kannte den Mann. »Es ist sozusagen Günthers Schwager«, erzählte Lenz. »Eine Art Familienrache. Er will sie umbringen. Aber ich glaube, ich bin auf seiner Spur.« Und immer wieder war es eine falsche Spur. Jeder Morgen brachte Benjamins Besuch und neue Hoffnungen. Jeder Abend enttäuschende, schmerzhafte Kunde. Lenz beschrieb ihn genau. Er war der Bruder jenes Mädchens, das Günther geheiratet hätte. Lenz sagte, geheiratet hätte. Manchmal sagte Benjamin, für das Günther gestorben ist. Und wenn er sich vergaß, für das sie ihn getötet haben. Und dieses Wort war unangenehm. Theodor sah die aufwärts gekrampfte Oberlippe, weißes Zahnfleisch, einen schielenden Blick. Aber Lenz beschrieb auch jenes Mannes Kleidung und seine Gewohnheiten. Er hatte ihn schon fast gefangen. Nur eine Lücke blieb immer offen, durch die der Gesuchte floh. »Wir werden ihn finden«, versicherte Benjamin Lenz. Aber er fand nicht den Mann, den Todfeind Theodors. »Du hast einen Kummer«, sagte Elsa, »und erzählst mir nichts.« »Es ist die Arbeit«, sagte Theodor und begann eine Rede über die Ziele der vaterländischen Politik. Kapitel 29. Die Nacht verweigerte den Schlaf, und in ihrer rauschenden Stille schwoll Theodors Furcht vor dem unbekannten, schrecklichen Feind. Befand er sich jenseits der Grenzen? Lebte er in Theodors Nähe? Lebte er in Theodors Haus vielleicht, als Portier verkleidet? Hatte der Kellner in der kleinen Konditorei gegenüber dem Amt nicht das Gesicht des Feindes, dieses flackernde Haar, diese weiße Farbe des Hasses, den starken, gewichtigen Gang, die breiten Schultern? Lebte jener Mann in der Uniform des staatlichen Chauffeurs, der Theodors Auto lenkte? Lauerte er nicht hinter jeder Straßenecke um die Theodorburg? Hatte er nicht in diesem Hause unter dieses Bett eine Bombe gelegt? Theodor machte Licht und ging ein paar Mal durchs Zimmer und sah durch das Fenster die stille Nacht in den Straßen und das zuckende Licht der Laterne und lauschte auf Schritte, die fern verhallten. Spät. Schon graute der Morgen, überwältigte Theodor schwerer Schlaf. Neue Hoffnung brachte der Tag, neue Furcht und die grausamen Stunden des Wartens. Zu Hause konnte Theodor über dieses eine nicht sprechen. Er hätte erzählen, alles von Anfang erzählen müssen, von Günther erzählen, von Klitsche. Es wäre keine Erzählung, eine Beichte, Sturz von der mühsam erreichten Höhe, Entblößung, Selbstmord. So blieb nur Benjamin. Benjamin hörte, tröstete, versprach, erzählte Neuigkeiten, gab Ratschläge, erfuhr den Inhalt geheimer Konferenzen, erfuhr geheime Pläne der Regierung, fotografierte Akten, verkaufte die Schriftstücke, brachte andere zu Theodor. Er hatte viel zu tun. Es erhoben sich die Arbeiter in den Fabriksvierteln und die Arbeitslosen demonstrierten, denn sie erhielten gar nichts mehr. Die lange, mühsam gebändigte Wut der Massen flammte wieder auf. Aus Sachsen zogen Arbeitslose herbei. Sie fuhren nicht mit der Bahn, sie kamen zu Fuß. Sie wanderten auf den breiten Straßen der Länder, sie wanderten durch schneewirbelnden Wind, der den Frühling ankündigte. Ja, es kam der Frühling. Man fühlte ihn schon auf den Straßen. In der Mitte schmolz der Schnee, und an den Rändern bedeckte ihnen eine graue Kruste. Aber die Hungrigen, die Entwichenen, die geflüchteten Häftlinge und die Arbeiter, die noch vor der Verhaftung die Flucht aus ihrer Heimat ergriffen hatten und in der großen Stadt unerkannt zu verschwinden hofften, die Frauen, deren Männer getötet waren, die jüdischen Emigranten aus dem Osten, die jede Eisenbahn meiden mussten, sie fühlten den Frühling wie ein dreifaches Weh. Mit dem singenden Frost des Winters hatten sie sich befreundet, mit dem knisternden Schnee, seinen zärtlichen Flocken. Aber den scharfen Wind, der in sich die kommenden Regen des April trug, der die Kleider zerbiss und in die Poren der Haut drang, ertrugen sie nicht. Nieder fielen sie in den Straßen und das Fieber schüttelte sie. Mit klappernden Kiefern erwarteten sie die letzte Stunde. Und dann lagen sie starr auf den Straßen und mitleidige Flüchtlinge, die später kamen, begruben die Leichen in den Feldern, des Nachts, wenn die Bauern es nicht sahen. Wie ein lächelnder Mörder ging der Frühling durch Deutschland. Wer in den Baracken nicht starb, den Foltern entging, von den Kugeln der Nationalen Bürgerliga nicht getroffen wurde und nicht von den Knüppeln des Hakenkreuzes, wen der Hunger nicht zu Hause traf, wen die Spitzel vergessen hatten, der starb unterwegs. Und die schwarzen großen Rabenschwärme kreisten über seinem Leichnam. Krankheiten lagen geborgen in den Kleiderfalten der Wanderer, Krankheiten hauchte ihr Atem. Der Gendarm, der ihnen unterwegs entgegentrat, sog die Krankheit ein, die in ihrem Fluch lag, und wenn ihn nicht die Überzahl ermordete, starb er nach einigen Tagen. Soldaten starben in den Garnisonen, Patrouillen, die auf die Landstraßen ausgeschickt wurden, schlichen auf Seitenwegen, um der großen Krankheit nicht zu begegnen, und entgingen dem Tode nicht. In den Städten aber sprachen die Bürger von der nationalen Erhebung, hielt Theodor Vorträge. Jetzt mehr als je drohte der innere Feind, und an der Grenze standen die Nachbarstaaten bereit, ins Land zu marschieren. Gymnasiasten exerzierten, Richter exerzierten, Priester schwangen Knüppel. Vor den Altären Gottes, in den großen, schönen Kirchen des Landes predigten Wanderredner. Theodor Lohse beschäftigte alle Gymnasiasten, alle Studenten, die Nationale Bürgerliga. Er sprach am Abend in öffentlichen Versammlungen, er sprach sich hinauf, schon galt er mehr als der Polizeipräsident, mehr als der Staatssekretär für öffentliche Sicherheit, mehr als der Minister. Er stand auf dem Podium, und der Schall seiner eigenen Stimme hob ihn empor. Seine Frau saß in der ersten Reihe. Gesichert waren die Eingänge, die Türen, die Fenster. Hier vergaß er jede Gefahr und sogar den Feind, den Lauernden, den Unbekannten. »Ich muss zu dir aufschauen«, sagte Elsa. Und sie saß in der ersten Reihe und sah zu ihrem Mann empor, dem Erwachsenen und Wachsenden, Chef der Sicherheit, dachte sie, Präsident des Reiches, Platzhalter für den kommenden Kaiser. Rauschende Feste in weißen Sälen, marmorne Treppen, goldene Lüster, große Abendtoilette, klirrende Sporen, Musik, Musik. Neue Wahlen waren ausgeschrieben, wer weiß, ob nicht eine neue, glänzendere Stellung frei war. Die Zeitungen schrieben, Theodor Lohse. Berichterstatter aus fremden Ländern kamen. Die Welt kannte Theodor Lohse. In den großen amerikanischen Blättern war seine Fotografie. Einer der führenden Männer hieß Theodor Lohse. Warum nicht der führende Mann? Kapitel 30. Einmal kam Theodor spät am Abend ins Büro und traf Benjamin Lenz vor offenen Schränken. Lenz fotografierte Akten. Als er Theodor sah, zog er seine Pistole. »Ruhe«, sagte Benjamin. Theodor setzte sich auf den Tisch. Er taumelte. »Ruhe«, sagte Benjamin. »Spitzel«, schrie Theodor. »Spitzel«, fragte Benjamin. »Sie waren mit mir bei den Gegnern. Sie haben Aufmarschpläne verraten.«